Sprich ich für mich warm und kalt, wie die Nachrichten im Radio, wie die Wörter, die ich zu dir sprach. Dein Mund kommt nicht zurück zu mir. Entschuldigung für das, was lief, für Fernsehen, Radio, hoch und tief, für das, was dich zum Lachen bringen sollte, und ein Wort, an das ich mich erinnere, das ist ich. Den ganzen Tag nur ich, über, zwischen und unter ich. Und was mich fragt bei dem ganzen Nicht, wofür brauchst du dann dich? Warum die Rede noch? Was bringt das bitte weh? Du sagst, es gibt viel zu verstehen, Dinge, die sich um dich drehen. Es ist nicht nur alles Reaktion auf was vom Himmel fällt. Und die Lampen machst du alle an, was man für Festbeleuchtung erwarten kann. In jeder Pore Sicherheitswahn. Ich fang jetzt nicht mehr an, aber mit gar nichts mehr. Nicht mit Reden, Warten, Entdecken oder Glauben, Hoffen oder Zaubern oder Langsamkeit. Jetzt ist die Zeit bereit, aber sowas von bereit. Peace.